hier läuft. Oh no, die Regierung ist verseucht. Oh no, Demaskierung, was uns täuscht. Oh bro, sie riskieren nix für euch. Oh bro, du fühlst doch, was hier läuft. Oh no, die Regierung ist verseucht. Oh no, Demaskierung, was uns täuscht. Oh no, sie probieren es erneut. Abgefuckt und abgebrannt, der letzte Zug ist abgefahren. Ich zeig dir, was ich lebe, Bro, das Leben ist wie Achterbahn. Mittelfinger zeigt in Richtung Arbeitsmarkt, ihr Ficker, 15 Euro in der Stunde. Fuck, the government ist sicher. Sie machen Sachen mit den Chefs und streichen sich Profit ein. Sie ficken wieder mal die Unterschicht und das soll dann der Deal sein. Erzähl mir nix von real sein, ich bin realer als real. Und was andere von mir denken, wenn ich dich bin, mir doch scheißegal. Ey, die Wahrheit ist so, sie verkaufen uns für Geld. Sie hetzen uns gegeneinander auf und dann verticken sie auch noch Waffen in die Welt. Was für kranker Scheiß. Oh, wow, du fühlst doch, was hier läuft. Oh, no, die Regierung ist verseucht. Oh, Demaskierung, was uns täuscht. Oh no, sie interessieren sich nicht für euch. Oh no, du fühlst doch, was hier läuft. Oh no, die Regierung ist verseucht. Oh no, Demaskierung, was uns täuscht. Es geht hier nicht um hart sein, was für Flow, verfickte Scheiße. Diesmal geht's um das, wir eins sind und zusammenstehen im Kreise. Heb die Hand auf, wenn du down bist, diese Zeit hier ist so sick. Es ist nun mal die Wahrheit, dieser Kanzler hat uns grad gefickt. Yo. Das Geld, das fließt in Taschen, doch echt keiner weiß wohin. Ja, ey, sie machen's nicht mal heimlich und verschulden jedes Kind. Sag, wo soll die Reise hingehen? In den Krieg, dann zieh mal los. Ich hau ab in die Karibik, wenn es sein muss, auch mit Floß. Yo, oh, die Regierung hat. Du fühlst doch, was hier läuft. Wie viel? Oh, 1,5 Billionen oder so ein Scheiß auf unsere Nackenschulden gemacht, Mann. Was ist los mit euch? Oh, no. Geht's noch?